Wer der neuen Musik die Treue hält, muss das endlich einmal ohne Rücksicht aussprechen, in der Hoffnung, ihr damit besser zu helfen, als durch die Akkommodation an den Zeitgeist die beflissene Anerkennung dessen, was nun einmal da ist. Die radikale Musik wurde aber auch nicht, wie das manche Generationstheorien den Zeitgenossen einreden möchten, durch ein minder gefährdetes abgelöst, hat nicht glücklich zu der durch die atonale Revolte demolierten Tradition zurückgefunden. Diese Möglichkeit theoretisch zu unterstellen, wäre ebenso flach wie die Praxis jener stabilisierten Musik, die Modelle von anno dazumal kopiert und mit eingestreuten falschen Noten aufputzt. Schon ob vor 200 Jahren das Vergessen Bachs und der Sieg des eingängigen galanten Stils die gesunde Reaktionsbildung und das Positivum waren, als welches die Musikgeschichte vielfach sie registriert, lässt sich bezweifeln. Wer über den Gang der musikalischen Geschichte spekuliert, sollte sich Gedanken darüber machen, dass zwar in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts die neue Homophonie die Voraussetzung für Haydn und Mozart bildete, dass aber andererseits der Verlust einer lebendigen Überlieferung Bachs den großen Wiener Komponisten viel Not bereitete und vielleicht schuld ist an Defekten ihrer eigenen Verfahrensweise, die heute erst sich erkennen lassen. Ganz sicher jedoch hat jene Musik, die heute die Breite der Produktion ausmacht und die man füglich Musikfestmusik nennen dürfte, nicht einer frisch ansetzenden primären Erfahrung so zum Ausdruck verholfen, wie es immerhin nach Bachs Tod geschah. Vielmehr zehrt sie wesentlich von dem von der neuen Musik Gefundenen, während sie es zugleich verwaltet oder verschlampt oder verdünnt oder umbiegt. Die Klänge sind dieselben, aber das Moment der Angst, das ihre großen Urphänomene prägte, hat man verdrängt. Vielleicht ist die Angst in der Realität so überwältigend geworden, dass ihr unverhülltes Bild sich kaum mehr ertragen ließe. Das Altern der neuen Musik konstatieren heißt nicht, es als zufällig verkennen. Aber Kunst, die solcher Verdrängung bewusstlos gehorcht und sich zum Spiel macht, weil sie zu schwach wurde zum Ernst, begibt eben damit sich der Wahrheit, die einzig ihr noch Daseinsrecht verliehe. Wenn sie dabei die Überlegenheit des luftigen Geistes über die Verwirrungen der niedrigen Existenz preist, so schafft sie nur dem eigenen schlechten Gewissen eine Ausrede. Vor 100 Jahren hat Kierkegaard als Theolog davon gesprochen, dass dort, wo einmal der furchtbare Abgrund gähnte, nun eine Eisenbahnbrücke gespannt sei, von der die Reisenden behaglich in die Tiefe hinunterblickten. Nicht anders steht es um die Musik. Selbst wenn die geschichtliche Gewalt, die es dahin bringt, so überwältigend wäre, dass sie den Widerstand zur Vergeblichkeit verurteilte, ist wenigstens die Illusion zu zerreißen. Solche Kunst wäre noch das, wofür sie sich hält und wofür sie inmitten eines aufs Mitmachen geeichten Betriebs immer noch gilt. Man soll dabei nicht bloß an sogenannte Mitläufer und Epigonen denken, die es immer gegeben haben. Die Symptome reichen bis in die Werke der begabtesten und der subjektiven Gesinnung nach kompromisslosesten Autoren hinein. Außer Betracht sollen Fälle wie die von Strawinsky und Hindemith bleiben, die ja mehr oder minder erklärtermaßen dem abgeschworen haben, was ihre Jugend erfüllte und was an ihnen einmal faszinierte. Ihre restaurativen Bestrebungen, ähnlich wie die einiger bekehrter surrealistischer Maler, sagen aus kulturphilosophischem Raisonnement vom Begriff der neuen Musik überhaupt sich los. Sie hängen dem Trugbild einer Musica per ennis nach. Aber selbst Béla Bartók, dem solche Neigungen sehr ferne lagen, hat von einem gewissen Zeitpunkt an sich von der eigenen Vergangenheit distanziert. In einem Gespräch in New York erklärte er einmal, ein Komponist wie er, der in der Volksmusik wurzele, könne auf die Dauer der Tonalität nicht entraten.